Zeit. Du sagst, wie schön es ist, mit mir zusammen. Das Ganze ist ein Trugschluss, denn ich lieb dich nicht. Alles, was ich wollte, hab ich längst gekriegt. Du freust dich schon seit lang auf den großen Tag. Du freust dich wie ein Kind, mich wieder zu sehen. Das Ganze ist ein Trugschluss, denn ich lieb dich nicht. Alles, was ich wollte, hab ich längst gekriegt. Du denkst, ich wäre dein nur für dich. Du denkst, ich halt zu dir nur zu dir. Das Ganze ist ein Trugschluss, denn ich lieb dich nicht. Alles, was ich wollte, hab ich längst gekriegt. Du fragst, ob ich dich lieb von ganzem Herzen.